Protokolle 1521. Unsere Richter werden nur bis zum 55. Lebensjahre im Amt bleiben, und zwar aus folgenden drei Gründen. Erstens, weil alte Leute hartnäckiger an ihren vorgefassten Meinungen festhalten und weniger fähig sind, sich neuen Anordnungen unterzuordnen. Zweitens, weil dadurch ein rascherer Wechsel unter den Richtern ermöglicht wird und diese sich uns mehr fügen werden. Wer seinen Posten behalten will, wird uns blind gehorchen müssen. Im Allgemeinen werden wir unsere Richter unter denjenigen wählen, die wissen, dass es ihre Pflicht ist, zu strafen und die Gesetze anzuwenden, nicht aber zum Schaden des Staates liberalen Anschauungen huldigen, wie es gegenwärtig die Nichtjuden für richtig halten.